Et même d'ailleurs, à ceux qui viennent pour quelques heures de très loin et parfois d'au-delà des mers, pour communier avec nous dans le souvenir exaltant de la plus pure, la plus éblouissante des héroïnes nationales et des martyrs chrétiens, Jeanne d'Arc. Die Gesichter der Jeanne d'Arc. Feature von Nicole Marmé und David Zane Meyrowitz. Now the flames, they followed Joan of Arc as she came riding through the dark. No moon to keep her arm or braid, and no man to get her through this dark, this very smoky. Paris, Rue de Rivoli, 1. Mai 1998. Charterbusse bringen Leute aus ganz Frankreich hierher. Auf der Straße spielen mehrere Orchester in folkloristischen Kostümen militärische Volksmusik. Die Menge wartet auf die Limousine von Monsieur Jean-Marie Le Pen, den Parteivorsitzenden der rechtsextremen Front National, den Helden des Tages. Ich kenne 1. Mai-Demonstrationen mit anderen Parolen. Alle Macht den Arbeitern, nieder mit dem Privateigentum, Tod dem Faschismus. Aber diese hier, die Betonung von Recht und Ordnung und Disziplin, das ganze militärische Gehabe, das pompöse Macho-Getue der Neofaschisten, wie es sie überall auf der Welt gibt. Der Unterschied ist nur, dass diese Parade zu Ehren von Jeanne d'Arc abgehalten wird. Jeanne d'Arc als Galionsfigur der Front National. Das macht sie zu einer merkwürdig fremden Gestalt. Zum Symbol eines fremdenfeindlichen Frankreichs. Und dennoch, ich bin in Algerien geboren, als das Land noch ein französisches Überseedepartement war. Als kleines Mädchen habe ich diese Jeanne d'Arc, die stolz und mutig ihre Standarte von Platz zu Platz, von Stadt zu Stadt schwenkte, zur treuen Gefährtin gehabt. In Philippeville, dem heutigen Annaba, war der Strand, an dem ich badete, nach Jeanne d'Arc benannt. In der Schule sagte man uns, dass sie Frankreich gerettet habe, unser Vaterland. Zu Hause erzählte mir Mama die Geschichte eines mutigen kleinen Mädchens. Jeanne d'Arc, oh Vierge bénie, toi par qui la France à l'agonie fut arrachée à l'oppresseur. Und wie oft habe ich mit dieser Jeanne gelitten, wenn sie eingezwängt in ihre Rüstung unterwegs war. Ich dachte, oh Gott, sie muss ja kochen in dieser afrikanischen Sonne. Sauve la France, sauve la France, noble sœur. Dans mon pays, on m'appelait Jeannette. Depuis que je suis venue en France, on m'appelle Jeanne. Zu Hause nennt man mich Jeannette. Seit ich in Frankreich bin, nennt man mich Jeanne. Mes voix, quand elles me parlent, wenn die Stimmen zu mir sprechen, haben sie mich mehrfach Jeanne, die Jungfrau, Gottes Tochter, genannt. Mon père s'appelait Jacques d'Arc, ma mère Isabelle. Vor ein paar Jahren las ich in den Forschungen zweier amerikanischer Psychologen, dass Jeanne d'Arc niemals wirklich Stimmen gehört, sondern unter einer seltenen Form von epileptischen Anfällen gelitten habe, die durch das Läuten der Kirchenglocken in der Nähe ihres Hauses ausgelöst wurden. Das wurde der Stoff des Hörspiels Fallstudie Johanna von Orléans. I suggest that the voices heard by Joan of Arc, yes, Jeanne d'Arc La Pucelle, were nothing more than a rare form of epilepsy, what neurological science calls complex partial seizures, set off by the pealing of the church bells next to her home. Seitdem interessiere ich mich für Jeanne d'Arc. Die heilige Johanna, deren Geschichte hier erzählt wird, lebte nur 19 Jahre auf dieser Erde. Sie wurde 1412 in dem Dorfe Domremy in Lothringen geboren. Zu der Zeit, als Frankreich, von seinen Feinden überrannt, dem Untergang nahe war. Die Städte waren zerstört, die Gehöfte verwüstet und ausgeraubt, das Volk ohne Hoffnung. Indessen betete Johanna in der kleinen Kirche ihres Heimatdorfes. Wenn sie dort kniete, hörte sie die Stimmen ihrer Heiligen. Der heiligen Margareta, der heiligen Katharina, des Erzengels Michael. Winter 1962. Der algerische Unabhängigkeitskrieg ist zu Ende. Wir werden nach Frankreich repatriiert, nach Lothringen. Ich war damals 10 Jahre alt, als wir einen Familienausflug nach Domremy machten und ich das Dorf, das Haus und die Heimat dieser kleinen Jeanne kennenlernte, die genauso blonde Zöpfe hatte wie ich. Sie war wie ich Repatriantin. Am 10. Mai 1964 konnte man in Caen im Calvados eine Repatriierungszeremonie der aus Algerien mitgebrachten Statue von Jeanne d'Arc beiwohnen. Diese Statue, die am 10. Mai 1931 in Oran unter dem Applaus einer begeisterten und dankbaren Volksmenge errichtet worden war, um 100 Jahre französischer Präsenz in Oranien zu gedenken, kommt mitten aus dem Herzen der großen Stadt Oran. Über 3 Jahrzehnte lang war sie das Symbol des gemeinsamen Vaterlandes, das Bild Frankreichs mit seinen traditionellen Tugenden, Großzügigkeit, Mut und Glauben. Johanna nennt man mich. Ich bin nur eines Hirten niedere Tochter aus meines Königsflecken Domremy, der in dem Kirchensprengel liegt von Toul, und hütete die Schafe meines Vaters von Kindern. Et voici une pause musicale par nos amis de Nancy. Domremy, ein Straßendorf. Die Nationalstraße 64 wird von 2 Dutzend Häusern gesäumt. Es gibt eine Dorfkneipe, den unvermeidlichen Souvenirladen und die Kirche. Klein und unerschütterlich. Links vom Eingang beleuchten die Kerzen der Pilger das Gästebuch. Jeanne d'Arc, je te demande que mon mari soit moins nerveux et que je guérisse moi aussi. Merci. Jeanne d'Arc, bitte hilf, dass mein Mann weniger nervös ist und auch ich gesund werde. Danke. Que la paix demeure en France, en Europe et s'instaure partout dans le monde, spécialement dans les terres où la discorde, la division, la haine et le refus de pardonner dominent encore. Möge der Frieden in Frankreich, in Europa erhalten bleiben und sich überall auf der Welt ausbreiten, vor allem dort, wo immer noch Zwietracht, Uneinigkeit, Hass und Unversöhnlichkeit herrschen. Möge sich der himmlische Frieden über die Erde breiten. Amen, Halleluja. Heilige Jeanne, ihr habt uns Frankreich damals die Engländer vom Hals geschafft. Befreit uns heute von der Plage der Abtreibung. Sie sind hier in der Basilika, die zur Ehre der Jungfrau von Orléans, Jeanne d'Arc, gebaut wurde. Der Grundstein wurde im Jahre 1881 gelegt. Neben ihnen befindet sich ein Kirchenfenster, das durch die aufgehende Sonne beleuchtet ist. Es stellt die Jungfrau Maria mit dem Christkind vor. Die vor ihr niedergekniete Jeanne d'Arc symbolisiert das gebetene Frankreich. Mit ihrer Rüstung gekleidet, hat Jeanne keinen Heiligenschein, weil sie erst im Jahre 1920 heilig gesprochen wurde. Der heilige Michel, die heiligen Marguerite und Catherine betrachten diese Szene. Hier in der Basilika liegt ein bescheidenes Gemeindeblatt aus. Es wird von dem Priester herausgegeben, der über das Bauwerk und über Johannas Ehre wacht. Es weckt rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Gefühle. Es war einmal ein Dorf von blauen Hühnern. Sie lebten glücklich und zufrieden und legten wunderschöne große Eier. Und zwar in geringer Zahl, damit sie noch dicker und noch schöner ausfielen. Doch überall rundum gab es goldbraune Hühner, die viele, viele Eier legten und schließlich Mühe hatten, alle ihre Küken zu füttern. So gab es einige, die darum baten, sich bei den blauen Hühnern niederlassen zu dürfen. Andere dagegen schlüpften nächtens verstohlen unter Zäunen hindurch und legten ihre Eier bei den blauen Hühnern. Le Pens Limousine ist gerade bei den Tuilerien eingetroffen. Seine Leibwächter springen heraus, darunter wie immer sein persönlicher Leibwächter, ein muskulöser Schwarzer. Le Pens Ankunft ist perfekt einstudiert. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Jede Geste und jedes Wort seines Auftritts sind in ihrer politischen Wirkung berechnet. Le Pen wird ein Stück mit uns mitziehen und dann zum Place de l'Opéra gefahren werden, wo er zu Ehren von Jeanne d'Arc eine Rede halten wird. Aus der Menge kommt ihm ein junges Mädchen auf einem weißen Pferd entgegen. Es beugt sich zu ihm herunter, um ihn zu küssen. Domremy. Jedes Jahr am 9. und 10. Mai findet hier ein Dorffest zu Ehren von Jeanne d'Arc statt. Mittelalterliche Darbietungen in den Straßen, Hochamt in der Basilika. Am Sonntag, dem Nationalfeiertag, versammeln sich Persönlichkeiten aus Politik, Militär und Kirche, um ihr zu huldigen. Ça a existé puisque c'est là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils auront beau faire tout ce qu'ils voudront, les politiques et les religieux, ils n'oseront jamais montrer ça. Roland und André Nex, Gründer und Eigentümer eines Privatmuseums, haben im Laufe der Jahre eine bunt zusammengewürfelte Sammlung volkstümlicher Devotionalien von Jeanne angehäuft. Von Sardinendosen über Camembert-Schachteln, Kaffee, Postkarten bis hin zu Statuen, Heiligenbildchen, Gemälden. Sogar eine Schnurrbartbürste mit dem Bildnis von Jeanne d'Arc. Regardez ce qu'on a trouvé encore. Quand je parlais du Vieil Antibes, le salon du Vieil Antibes, on a trouvé ça. Une brosse à moustache. C'est curieux. Aber Roland Nex hält es für ausgeschlossen, dass Jeanne in Domremy zur Welt gekommen ist. Pour moi, Jeanne d'Arc n'a pas pu naître ici. Point. Ça n'engage que moi, mais n'a pas pu naître ici. Wenn man sich mit ihrer Geschichte beschäftigt, wird einem nach und nach klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Quand on étudie l'histoire de Jeanne d'Arc, au fur et à mesure qu'on avance, on se dit oui, là il y a quelque chose qui colle pas. Moi je suis persuadé que Jeanne d'Arc est sans rien. Alors là moi c'est pas la peine de me raconter autre chose, j'en suis persuadé. Ich bin überzeugt, Jeanne d'Arc ist von königlichem Blut. Versuchen Sie nicht mehr was anderes zu erzählen. Jacques d'Arc, Bauer in Domremy, war nicht von niederem Stand. Er war von höherer Geburt. Donc, il met au monde des enfants, puis là-dedans, il y a une fille. Comment voulez-vous? Er setzt Kinder in die Welt und darunter eine Tochter. Wie soll dieses Mädchen ein paar Jahre später auf ein Pferd gesprungen sein und vollbracht haben, was geschehen ist? Das ist ausgeschlossen. Ça ne paraît pas possible. Ça ne peut pas être possible. Elle avait alors 18 ans. Sie war 18 Jahre alt, groß, kräftig und von vornehmer Haltung. Grande et robuste, le port noble. Elle se plaît à cheval et apportait de belles armes. Sie liebte die vornehme Gesellschaft der Ritter. Beaucoup la noble compagnie d'hommes d'armes. Ihre breiten Schultern schienen dazu gemacht, das französische Königreich zu tragen. Ses amples épaules semblaient faites pour soutenir le royaume de France. Alors, il y a déjà des choses, hein? Oui, beaucoup de choses. Ah. Les sardines, Jeanne d'Arc à l'huile, c'est un peu spécial, mais ça existe. Parce qu'ils auront un peu marqué sardines à l'huile, les Jeanne d'Arc un peu à part. Sardines, Jeanne d'Arc à l'huile. Traditionelle Rechte und Linke vom Dorf halten zusammen, um Jeanne davor zu bewahren, von der extremen Rechten vereinnahmt zu werden. Als Jean-Marie Le Pen nach Domremy pilgerte, haben ihn die lokalen Autoritäten gemieden. Roland Nex dagegen hat ihm den Zugang zu seinem Museum nicht verweigert. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le seul de toute la France homme politique qui a mis les pieds ici, c'est Le Pen. Von allen Politikern Frankreichs ist Le Pen der Einzige, der seinen Fuß hier reingesetzt hat. Vor ungefähr 3 Jahren war er hier. Er hat das Dorf, die Umgebung und das ganze Departement in Aufruhr versetzt. Les histoires n'ont plus finir. Geschichten ohne Ende. Le maire. Le maire était planqué chez sa sœur. Und an dem Tag, an dem er zur Besichtigung kam, hat sich der Bürgermeister hinter den Küchengardinen seiner Schwester versteckt. 24 Jahre avant, on m'a demandé si Monsieur Le Pen pouvait venir visiter le musée. Man hatte mich 24 Stunden vorher gefragt, ob er das Museum besuchen könne. Sans hésiter une seconde, j'ai dit. Ohne eine Sekunde zu zögern, habe ich ja parce gesagt. Que mon musée est ouvert à tout le monde. Denn mein Museum steht jedem offen. Point. Et l'entrée était. Wir haben ihn empfangen. Es ist sehr gut gelaufen. On l'a accueilli. Bonjour Monsieur Le Pen. On a fait un musée sur Jeanne d'Arc. Vous le visitez. Point. Ça s'est très bien passé. Mais au moins. Je vois pas pourquoi j'aurais dit non, moi Le Pen, c'est pas mon musée. Ich sehe keinen Grund, warum ich es hätte verweigern sollen. Das Ganze hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Er hat sich bedankt und ist gegangen. Er hat einen Geldschein in den Schlitz gesteckt. Punkt und Schluss. Ich habe mich beinahe geschämt, Vogeser und dazu auch noch Franzose zu sein. Monsieur Coins, Bürgermeister von Domremy. Mit dem Opfer ihres Lebens gibt sie uns ein Beispiel von Mut und Vertrauen in unser Land, das auch aus den schlimmsten Augenblicken seiner Geschichte immer wieder aufzuerstehen wusste. Zusammengeschweißt durch die vereinten Kräfte aller. Deshalb darf Jeanne von niemandem für sich beansprucht werden. Sie gehört allen. Sie gehört allen. Das Dorf ist belagert vom Heer, der Gendarmerie, den Fallschirmjägern, der Fremdenlegion. Sogar einer Marinedelegation des Flugzeugträgers Jeanne d'Arc. Das Kriegerdenkmal ist üppig mit Blumen geschmückt. Eh bien, il faut d'abord, je crois, nous garder d'une vision. Der Unterpräfekt der Vogesen. Kann être que le parangon d'un bellicisme provoquant ou d'un nationalisme replié et xénophobe. Wir müssen uns vor allem vor einer allzu begrenzten Sichtweise hüten, die Jeanne d'Arc zur Galionsfigur einer provozierenden Kriegsverherrlichung oder eines engstirnigen, fremdenfeindlichen Nationalismus macht. N'est pas exagéré d'affirmer que Jeanne aimait passionnément. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Jeanne ihr Vaterland leidenschaftlich geliebt hat. Im Einklang mit dieser Liebe war, so könnte man heute sagen, ihre Vision universalistisch und europäisch. Aus ihrer Tat wurden die Prinzipien und die Grundlagen der Koexistenz der Staaten geboren, in gegenseitigem Respekt vor der Souveränität und der Identität der Völker. Politisch korrekte Reden im Widerspruch zur Kulisse, die uns umgibt. Jeanne inmitten von Männern mit Waffen und Uniformen, geehrt von Militärmusik, von einem Publikum, das sich in einem nationalistischen Rausch befindet. Ich erkenne die sanfte Schäferin meiner Kindheit mit den blonden Zöpfen nicht wieder. Der Aufmarsch der Front National nähert sich dem Place des Pyramides, wo nahe der Statue von Jeanne d'Arc ein Kranz niedergelegt werden wird. Die Parteimitglieder und Jugendorganisationen rufen Le Pen, Président, weder rechts noch links Front National. Kommunisten sind Mörder. Doch niemand scheint besondere Notiz von der Jungfrau zu nehmen. Die Front National hat in den letzten Jahren den traditionellen Aufmarsch zum 1. Mai mit dem jährlichen Fest zu Ehren von Johanna am 8. Mai zusammengelegt. Der 1. Mai ist jetzt beides. Tag der Arbeit und Tag der Huldigung Johannas, die von Le Pen zynisch als die erste Arbeiterin Frankreichs bezeichnet wird. Nichts von Verträgen, nichts von Übergabe. Vor Orléans soll das Glück des Feindes scheitern. Und ehe sich die Mondesscheibe füllt, wird kein engländisch Ross mehr aus den Wellen der prächtig strömenden Loire trinken. Orléans wird seit 7 Monaten von den Engländern belagert und ausgehungert. Jeanne an der Spitze der französischen Streitkräfte befreit die Stadt nach den Kämpfen vom 4. und 7. Mai. Beim Angriff wird sie von einem Pfeil an der Schulter verletzt. Seit Jahrhunderten feiert man das Fest der Jeanne d'Arc in Orléans. Vive Jeanne d'Arc, vive Orléans, vive la République et vive la France! Wenn Domremy der Ort von Jeannes Stirnen ist, so ist Orléans die Stadt ihrer militärischen Bestätigung. In der heutigen Ausgabe der Tageszeitung La République du Centre kann man lesen, am 8. Mai Militärparade zu Ehren von Jeanne unter dem Befehl von Colonel Daniel Lenoir. Ungefähr 500 Mann, 25 Fahrzeuge und 20 Motorräder sowie eine Flugzeugstaffel. Die Mirage 2000 von der Militärbasis in Orange und 8 Panzer AMX 32 werden nicht dabei sein. Es ist offensichtlich, dass der Balkankonflikt Männer und Material vieler Einheiten abzieht. Heilige Johanna, beschütze die Militärs der UNO. Lass mich doch! Kommt ihr hoch, kommt! Jeanne! Was seid ihr für Feiglinge? Jeanne! Oh. Los, mir nach! Jeanne d'Arc, c'est visiblement l'Alsace-Lorraine, la Lorraine perdue. Pour tel ou tel autre, c'est le peuple qui... Olivier Bouzy, historiker und Direktor des Jeanne d'Arc Museums in Orléans. Ist Luc Bessons historischer Ratgeber für seinen Jeanne d'Arc-Film. Donc il y a une utilisation... Die Verehrung von Jeanne d'Arc als nationales und nicht so sehr als nationalistisches Symbol, wie sie sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, das heißt 10 bis 20 Jahre nach dem Verlust von Elsass-Lothringen durchgesetzt hat, ist zu Beginn nicht unbedingt eine Sache der Rechten. Et qui n'est pas forcément d'ailleurs au départ une utilisation de droite. Il y a une utilisation de gauche de Jeanne d'Arc. Die Linken haben sie zuerst vereinnahmt. Jeanne d'Arc wurde als Opfer der Priester dargestellt, von den Priestern verbrannt, von ihrem König im Stich gelassen. Später hat sich allmählich eine andere Auffassung durchgesetzt. Die Republikaner haben die Marschälle behalten, das Empire und die monarchistische Rechte Jeanne d'Arc. Royalisten, Republikaner, katholische Fundamentalisten und die extreme Rechte. Sie alle haben sich die Figur zunutze gemacht, immer im Namen des Vaterlandes. In Zeiten nationaler Katastrophen, ob des Weltkrieges oder des Algerienkrieges oder der Ereignisse vom Mai 68 fanden Massenpilgerfahrten nach Domremy statt, um Jeanne zu bitten, wiederzukommen und Frankreich zu retten. Bitte gib mir ein Zeichen. Ich habe alles getan, was du verlangt hast. Was habe ich falsch gemacht? Ich verstehe nicht. Bitte gib mir ein Zeichen. Warum antwortest du mir nicht? Dans l'Allemagne occupée par les troupes de Napoléon Ier, Schiller a décidé d'écrire une pièce nationaliste pour le coup, enfin, Friedrich Schiller hat 1801 beschlossen, ein nationalistisches, im deutschen Sinne romantisches Stück zu schreiben, um eine nationale Bewegung für Wiedervereinigung eines in eine Vielzahl von Fürstentümern zersplitterten Deutschlands zu unterstützen. Gott hat entschieden. Unser ist der Sieg. O komm herüber, wo das Recht ist und der Sieg. Ich will dich rettend herüberziehen auf unsere reine Seite. Lichtweiß wie diese Fahnen ist unsere Sache. Die reine Jungfrau ist ihr keusches Sinnbild. Le choix de se porter sur Jeanne d'Arc d'une part parce que c'était quelque chose qui pouvait effectivement prêter à ce discours national. Die Wahl ist auf Jeanne d'Arc gefallen, weil sie dem nationalen Diskurs tatsächlich dienen konnte. Et aussi parce que eh bien ça permettait de passer outre la censure. Die französische Zensur konnte nur geschmeichelt sein, in einem deutschen Stück von Jeanne d'Arc sprechen zu hören, wobei die dahinterliegende Botschaft lautete: Wir sind von Fremden besiegt worden, weil wir uneins waren. Vereinigen wir uns, dann werden wir den Eindringling zu verjagen wissen. Nach Schiller ist es Giuseppe Verdi. Diesmal war es die österreichische Zensur, die geschmeichelt war, dass man das Werk eines großen germanischen Autors verwendete, ohne zu erkennen, dass die Italiener dahinter die gleiche Botschaft verkündeten. Vereinigen wir uns und verjagen wir den Fremden. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Jeanne von den Kollaborateuren und den Widerstandskämpfern beansprucht. Auf der einen Seite von den Anhängern der Vichy-Regierung. Denn Jeanne d'Arc war in Deutschland sehr bekannt, weil sie dazu aufgerufen hatte, den Eindringling zu verjagen. Aber sie war schließlich doch nicht die beste Heldin für eine Bewegung von Kollaborateuren. Auf der anderen Seite die Gaullisten. Doch auch sie schienen, trotz der Verwendung des Lothringer Kreuzes, sehr bald auf den störenden Aspekt gekommen zu sein, dass Jeanne d'Arc gegen die Engländer gekämpft hatte. Und man wollte ja die alliierten Engländer nicht verärgern. Die Deutschen haben praktisch alle Bronzestatuen eingeschmolzen, mit Ausnahme der Statuen von Jeanne d'Arc, weil sie gegen England gekämpft hatte. Die Deutschen ließen die anti-englische Heldin bestehen. Das war keine französische Aktion. Zu jener Zeit konnte man in dem Gästebuch von Domremy lesen: Damit Frankreich lebe, muss man wie Jeanne d'Arc die Engländer aus Europa vertreiben. Heute sind die Fremden, die Jeanne verjagen soll, dunkelhäutig, kraushaarig oder Juden. Langsam nähern wir uns unserem Ziel, der Place de l'Opéra. In der Menge ganze Familien, von den Enkelkindern bis zum Großvater mit seinen Orden. Diese Opas sind die letzten einer Generation der Front National, die in den 70er Jahren, teilweise von alten Vichy-Anhängern, ehemaligen Gestapo-Agenten und rechtsextremen OAS-Terroristen aus Algerien gegründet wurde. Skinheads, Betrunkene, Rowdies oder Provokateure werden von den parteieigenen, makellos in blaue Bläser gekleideten Sicherheitswächtern sanft von der Parade ferngehalten. Faschistischer Pomp in vorbildlicher Ordnung und Disziplin. Seltsamerweise fühle ich mich durch die Sicherheitswächter beschützt. Wir haben das Ziel des Aufmarsches erreicht, zu den Klängen des Chors aus Nabucco von Verdi, ein Leitmotiv von Le Pen. Wir, ein paar hunderttausend Menschen, stehen auf der Place de l'Opéra. Auf einer riesigen Empore ist das Zentralkomitee der Front National bereits versammelt. Alle warten auf Jean-Marie. Freunde und Kameraden, meine Damen und Herren aus Frankreich, aus Europa und auch von anderswo, die Sie alle gekommen sind, um an unserer großen nationalen und patriotischen 1. Mai-Demonstration teilzunehmen oder auch nur dabei zu sein. Ihnen danke ich im Namen der Front National aus ganzem Herzen. Wie auch jenen, die für ein paar Stunden aus großer Ferne und vielleicht sogar von Übersee gekommen sind, um zusammen mit uns in tiefer Verbundenheit der reinsten, der strahlendsten unserer nationalen Heldinnen und christlichen Märtyrerinnen zu gedenken. Le Pen ist oft porträtiert worden als wilder Kämpfer, als unverblümter, vulgärer Redner, der weder davor zurückschreckt, eine politische Gegnerin mit Fäusten zu schlagen, noch während einer Pressekonferenz seinen Hintern zu entblößen. Aber hier, auf der Bühne vor der Oper, ist er ganz brav, witzig, gelehrt. Historische Gestalt mit unbestreitbarem Werdegang, gleichzeitig Heilige und Märtyrerin, war sie eine großartige Feldherrin und eine große politische Führerin, die niemals die Liebe zum Volk, die Liebe zum Irdischen, von der zum himmlischen Vaterland trennte. Höre mich, Gott, in meiner höchsten Not, hinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch, in deine Himmel sende ich meine Seele. Du kannst die Fäden eines Spinngewebes stark machen, wie die Taue eines Schiffs. Leicht ist es, deine Allmacht, eherne Bande, in dünne Spinngewebe zu verwandeln. Du willst, und diese Ketten fallen ab, und diese Turmwand spaltet sich. Triumph, Triumph! Was ist? Der König ist gefangen. So sei Gott mir gnädig! Wir sind in Orléans, 8. Mai 1999. Elisabeth Guigou, Sozialistin, Justizministerin und Gegnerin der extremen Rechten. Sie ist Ehrengast bei den Jeanne d'Arc-Festlichkeiten. Sie fühlt sich verpflichtet zu sagen, die Front National darf Jeanne d'Arc nicht für sich vereinnahmen. Im Gegensatz zu Jean-Marie Le Pen, der Jeanne allein für Frankreich beansprucht, gehört die Widerstandskämpferin Jeanne der Elisabeth Guigou der ganzen Welt. Sie gehört zu jenen Figuren der Geschichte, die die Vorstellungskraft eines Volkes prägen. das menschliche Antlitz einer Frau, in der sich der Widerstandsgeist inkarniert. Gleichzeitig ehren wir an diesem 8. Mai das befreite Frankreich, die dem Volk wiedergegebene Selbstbestimmung, die Wiederherstellung der republikanischen Rechte und Freiheiten. Ich bin rundum eingekeilt von Mitgliedern der Front National und falle zudem wegen meines Tonbandgerätes auf. Monsieur Le Pen und die Front National sehen sich als Opfer eines Komplotts der jüdisch beherrschten Medien. Sie misstrauen allen Journalisten. Ihr vorrangiges Ziel ist es, Fernsehkameras daran zu hindern, negative Bilder ihrer Aufmärsche zu zeigen. Alles muss friedlich verlaufen, besonders wenn gerade Jeanne d'Arc geehrt werden soll. Jeanne, das junge Mädchen der Erde und des Himmels, ins Ungewisse gesandt, um Frankreich zu retten, das durch Gewalt und Verrat in einer ausländischen Gesamtheit unterzugehen und seine Souveränität, seine Unabhängigkeit, seine Sprache, seine Identität zu verlieren drohte. Hinter der Bühne über la Place de l'Opéra strahlt ein riesiges Spruchband mit den Worten: Es lebe der Front, es lebe Frankreich, es leben die Franzosen. Jahrhundertealte Währung, deren Name Milliardenmal in Männer- und Frauenmündern geklungen hat. Weit mehr als ein einfacher Klang. Jene, die die Gewohnheit haben, in Dollars oder Yen zu rechnen, verspotten ein Stück unserer nationalen Poesie. Im Übrigen, das Wort Front, das Adjektiv, drückt die edelsten Qualitäten aus. Es ist Synonym für frei, loyal, gut, aufrichtig, präzise, wahr, offen, beherzt, gescheit. Es ist nicht nur wohlklingende Poesie, es ist schmetternde Moral. Man versteht, warum die, die uns regieren, dagegen so allergisch sind. Die, die uns regieren. Jetzt reagieren die Versammelten genau auf Stichwort. Chirac zurücktreten oder Chirac-Kollaborateur, auch Chirac-Mörder. Le Pen wird ihn bald vergleichen mit den Franzosen, die Jeanne d'Arc den Engländern verkauft und verraten haben. Jeanne, befreie uns von dieser dreckigen Jospin-Bande und von seinen Juden und Freimaurern. Sie sind unser ganzes Unglück. Rette dein Land noch einmal. Danke. Well, I'm glad that I hear you talk this way. You see, I've watched you riding almost every single day. And there's something in me that just yearns to win. Such a very cold and such a very lonesome herald. Nein, tausendmal Nein der Einheitswährung. Nein der Globalisierung. Nein der Euro-Globalisierung des vaterlandslosen Kapitalismus. Machen wir den Euro-Streit. Bleiben wir dem Front treu. Um das bedrohte Vaterland zu verteidigen, wie es vor ungefähr 600 Jahren Jeannes Gefährten in dem Augenblick taten, als das Establishment jener Epoche sich anschickte, Frankreich ans Ausland zu verkaufen. Sollten wir etwa nicht die großen Räuber des 15. Jahrhunderts, Isabeau de Bavière, Delfondre, Cochon, mit den Gangstern des Europäismus vergleichen? das schändliche Abkommen von Troyes mit dem niederträchtigen Abkommen von Maastricht. Quand je dis Jeanne d'Arc n'est pas française, je précise bien, elle n'est pas française au sens de la nation, au sens ancien du mot nation, elle est Lorraine. Pierre Volz, Präsident des vom Generalrat der Vogesen und der Europäischen Union unterstützten Vereins Les Théâtrales des Jeunes en Europe. À côté de la nation française, vous avez la nation Lorraine. Wenn ich sage, dass Jeanne d'Arc keine Französin ist, dann präzisiere ich natürlich, dass sie im traditionellen Sinn des Wortes Nation keine Französin ist. Sie ist Lothringerin. Neben der französischen Nation gibt es die lothringische. Letztere ist kein Staat, aber im Volksmund ist man Lothringer und nicht Franzose. Als Jeanne fortgeht, sagt sie, ich gehe nach Frankreich. Die Tatsache, dass Le Pen Jeanne für sich vereinnahmt, hat seine Gegner veranlasst, über ihre politische und soziale Bedeutung nachzudenken. Sie wollen verhindern, dass sich die Front National, Frankreichs Nationalheldin, unter den Nagel reißt. Domremy am 25. September 1999. Eröffnung des Centre Joannick mit der Ausstellung Die Gesichter der Jeanne d'Arc. Ein Informationszentrum über ihre Geschichte, ihre Symbolik, ihre historische Bedeutung. Monsieur Le Pen ist nicht damit zufrieden. Den Umbau des bescheidenen Bauernhauses aus dem 15. Jahrhundert, in dem Jeanne geboren wurde, beklagt er als Verschandelung. Noch dazu, weil das neue Institut mit europäischen Mitteln finanziert wurde. Pucelle, guerrière et pacifique, Béguine, prophétesse, magicienne, ange du Seigneur, ogresse. Dieses Zentrum möchte ein Ort des Dialogs der Jugend über Europa werden. Thema des Jugendforums an diesem Eröffnungstag, Europa der Nationen. Was bedeutet Nation? Ein Territorium? Ein Volk? Eine Sprache? Im 21. Jahrhundert wird Jeanne d'Arc in diesem kleinen lothringischen Dorf zum Einsatz im großen Spiel der Konstruktion Europas. Qu'est-ce que c'est l'Europe pour vous, pour chacun d'entre vous? Je sais que je serais plus d'Européen que purement français. Ich weiß, dass ich eher Europäer als ausschließlich Franzose sein werde. Durch die elsässischen Wurzeln, die ihren Ursprung in Deutschland haben, der Schweiz, Italien, der Tschechoslowakei. Genau genommen ist Europa für mich meine Heimat. Ich habe Vorfahren, die von überall herkommen. Und Europa ist das, was mich am ehesten definiert. Frankreich ist mein Ankunftsland. Dort bin ich geboren. Es ist wie in dem berühmten Märchen. Rotkäppchen glaubt, sie höre die Stimme ihrer guten Großmutter. Doch es ist die honigsüß verstellte Stimme des Wolfs, der sie verschlingen wird. Beachten Sie, dass diese Geschichte, die so schlimm beginnt, gut ausgeht. Da der gute Vater rechtzeitig eintrifft, den Wolf tötet und Großmutter und Enkelin aus seinem Bauch befreit. Höchste Zeit, haltet durch. Wir kommen. Haltet durch, wir kommen. ist die Wahlparole der Front National, die mit der Unvermeidlichkeit ihrer Machtübernahme winkt. Die Parade ist vorüber. Die Touristenbusse bringen die Getreuen wieder nach Hause. Jeanne d'Arc kann bis zum nächsten 1. Mai wieder eingemottet werden. Schade, dass Jeanne d'Arc an diesem 1. Mai kein Wunder vollbracht hat. Sie hat Monsieur Le Pen und seinen ersten Offizier Monsieur Bruno Maigret, die eine interne Auseinandersetzung ein paar Monate zuvor in zwei Parteien gespalten hat, nicht miteinander versöhnen können. Nur etwa 3000 Personen marschierten für jeden der beiden Protagonisten auf. Getrennt. Jeanne wurde doppelt mit Blumen überhäuft. Silence au camp. La Vierge est prisonnière. Ruhe im Lager, die Jungfrau ist gefangen. Sie ist noch so jung, ihre letzte Stunde naht. Ruhe im Lager, die Jungfrau wird sterben. Donc on va retrouver des par contagion ou par expansion, on va retrouver une Jeanne d'Arc en Albanie, deux en Grèce. Man kann eine Jeanne d'Arc in Albanien finden, zwei in Griechenland, eine in Indien gegen die englischen Besatzer, später eine in Vietnam gegen die französischen Besatzer, eine in Korea gegen die Japaner und so weiter. En Corée contre les occupants japonais et ainsi de suite. In Japan ist sie die Inkarnation der Pflicht. L'incarnation du devoir, c'est celle qui a préféré brûler vive. Sie hat es vorgezogen, sich lebendig verbrennen zu lassen, als ein Sterbenswörtchen gegen die Ehre ihres Herrn zu sagen. Музыка стопла, и не гремят барабаны. Эй, веселитесь, нынче помолвка у Жульена и Жанны. Эй, веселитесь, нынче помолвка у Жульена и Жанны. Славный праздник помолвка у Жульена и Жанны. Славный праздник помолвка у Жульена и Жанны. Славный праздник помолвка у Жульена и Жанны. Славный праздник помолвка у Жульена и Жанны. Et on a là dans nos collections un opéra rock ukrainien. Wir haben in unserer Sammlung eine ukrainische Rockoper, die vor ungefähr 10 Jahren entstanden ist. Diese Oper war verboten worden, weil Jeanne d'Arc auf die Bühne kam und Freiheit, Svoboda rief. Jeanne nous porte témoignage du rôle éminent des femmes dans la paix et la liberté des peuples. Der Unterpräfekt der Vogesen, Mitte rechts. À l'instar de Judith et d'Esther, les libératrices du peuple juif, elle trace une voie et nous donne un signal. Jeanne legt Zeugnis ab für die herausragende Rolle der Frauen für den Frieden und die Freiheit der Völker. In der Weise, wie Judith und Esther, die Befreierinnen des jüdischen Volkes, zeichnet sie einen Weg vor und gibt uns ein Zeichen. Auch heute keimen in manchen vom Fundamentalismus unterdrückten Ländern Hoffnung, Wut und Entschlossenheit. Tugenden, die die Tränen und den Schmerz besiegen können. Alle diese Frauen sind unzählige Nachfahren von Jeanne d'Arc. Elisabeth Guigou, ehemalige Justizministerin, heute Arbeitsministerin. Jeanne, die ganz allein jenen gegenübersteht, die vom Mittelalter bis heute alle Macht auf sich vereinen, verkörpert die durch Willkür und Grausamkeit von Diktatoren gemarterte Menschheit. Die grauenvollen Bilder des kosovarischen Volkes, das man im Herzen Europas martert. Häuser, die verbrennen, manchmal mit ihren Bewohnern. Vergewaltigte Frauen, Kinder mit dem verlorenen Blick der geraubten Kindheit. Diese Bilder verweisen uns auf Jeannes Martyrium, auf ihre geopferte Unschuld. Denn Jeanne ist gleichzeitig eine moderne Antigone, die lautstark gegen jeglichen Missbrauch protestiert. Gegen Folter und mit Füßen getretene Menschenwürde. Madame Guigou muss bald mit ihrer Rede aufhören, denn in ein paar Minuten wird sie als Ehrengast auf der Militärparade erwartet. Am Himmel sieht man immer noch den Rauch der Staffel der Kriegsmirage, die heute das Jeanne d'Arc-Fest eröffnet hat. Genau vor unseren Augen kommt Aufregung in die Gruppe von Panzern, die bald die Bühne einnehmen werden. Und zieht! Südfrankreich ist eine unbestrittene Hochburg von Monsieur Le Pen. In Avignon, wo wir leben, hat die extreme Rechte 25% der Stimmen. Die vier französischen Städte in der Hand der Front National liegen wenige Autostunden entfernt. Selbst wenn Monsieur Le Pen etwas an Popularität eingebüßt hat, so sind die Ideen, für die er steht, nach wie vor in den Gemütern vieler Franzosen tief verankert. Für die kommenden Kommunalwahlen in Avignon liegt Madame Rouag, derzeitige Bürgermeisterin, Mitte rechts, verheiratet mit einem Mitglied der Front National, Kopf an Kopf mit ihrer sozialistischen Gegnerin Madame Guigou. Das Ergebnis wird von den Stimmen der Front National entschieden werden. Madame Rouag scheut sich nicht, um die rechtsextremen Wähler zu buhlen. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat sie die Jugend der Front National als Ehrengäste zur Enthüllung einer neuen Jeanne d'Arc-Statue im Stadtzentrum eingeladen. Schäferin, Kindfrau, Amazone, Feldherrin, Widerstandskämpferin, Aktivistin, Heilige, Jungfrau, Engel, Hexe, uneheliche Tochter aus königlichem Fehltritt, geopferte Unschuld. Oh mein Gott! Die heroische kleine Fee meiner Kindheit ist endgültig an der afrikanischen Küste des Mittelmeers zurückgeblieben. Verlass mich nicht in der letzten Stunde. Erbarm dich meiner in meiner Not. Ihr habt gebetet für mich. Stehe ihr bei, heiliger Michael. Steht ihr bei, ihr Engel Gottes. Empfanget ihre Seele. Bringt sie vor das Angesicht des Allerhöchsten. Möge Christus dich empfangen, der dich auf diese Erde gesandt hat. Sankt Michael geleitete dich zum heiligen Licht. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Jesus! Jesus! His fiery heart that he took the dust of all precious Joan of Arc. Then she clearly understood if he was vile. Oh, she must be wood. Heilige Jeanne d'Arc, hilf uns in Frieden und Liebe zu leben. Dank für alles. Schütze die Transsexuellen und alle die, die zwischen Mann und Frau sein möchten. Myself, I long for love and light, but must it come so cruel, and must it be so very bright? Die Gesichter der Jeanne d'Arc. Feature von Nicole Marmet und David Zane Malrowitz. Es sprachen Friedhelm Tock, Magdalena Fitzi, Thomas Vogt. Ton Katrin Witt, Peter Awar. Assistenz Friederike Wigger. Regie David Zane Malrowitz. Redaktion Renate Jozek. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB ORB 2001.